I was thinking for what would you talk about for the last our last time together in 2005? Worüber würde man da sprechen jetzt in der letzten Zeit, die wir jetzt verbringen können, gemeinsam im alten Jahr? The motto of our church is serving joyfully. Das Motto unserer Gemeinde ist mit Freude zu dienen. And our mission statement. Und auch der Leitsatz unserer Mission ist, to serve the purpose of God in our generation with joy. Dem Zweck Gottes zu dienen in unserer Generation mit Freude. And Satan's number one strategy. Die Strategie Nummer eins von Satan ist to rob a believer of his joy. Ist einfach dem Gläubigen seine Freude zu nehmen. Because he knows that the joy of the Lord is our strength. Denn er weiß ja, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. And by the way, Bill Hetrick is here tonight. Und Bill? Auch der Bill Hetrick ist yeah. heute hier. And, Whenever I think of that verse, I think of Bill. Immer wenn ich an diesen Vers denke, dann denke ich an den Bill. Because when I worked for him 30 years ago. Denn als ich für ihn gearbeitet habe vor 30 Jahren. Or was it 40? Da waren es 40. He had on his he had a company called Nehemiah Construction. Seine Firma hieß Nehemia Bauunternehmen. Yeah, and on the, it had Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength underneath it. Und an der Seite stand dann unten drunter unter dem Namen, really? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nehemia 8:10. That's where I learned that verse from. Und daher habe ich diesen Vers. 28 years ago. Vor 28 Jahren. And it is for sure that the joy of God is our strength. Und das ist sicher, dass die Freude des Herrn unsere Stärke ist. And it is for sure that if the devil can rob us of our joy. Und es ist auch sicher, wenn der Teufel uns unsere Freude nehmen kann. He will bring an end to a fruitful Christian life. Dann kann er damit ein fruchtbares christliches Leben einfach ein Ende setzen. Because the joy of God is the nucleus of our effective life. Denn die Freude des Herrn und die Freude am Herrn ist einfach der Kern eines fruchtbaren Lebens. Now, if I was to take a coin and say that if the one side is joy, wenn ich da eine Münze nehmen würde, würde ich sagen, die eine Seite ist die Freude. What would be the other side? Was wäre die andere Seite? There's one word. Da gibt es ein Wort. That would clearly be the other side. Das ganz klar die andere Seite darstellt. Ein They Wort. They are inseparable. Und diese beiden, die eine Seite und die andere Seite, Freude und dieses andere Wort, ist untrennbar verbunden. Du kannst nicht Freude haben, wenn du nicht das andere auch hast. And the other thing is the thing that will maintain our joy in 2006. Und das andere ist das, was uns die Freude in 2006 erhalten wird. It is this thing that may have robbed our joy to some degree in 2005. Es ist genau das, was vielleicht uns in 2005 zu einem gewissen Grad vielleicht ein bisschen unsere Freude genommen hat. And what is it? Was ist das? But it's thankfulness. Es ist Dankbarkeit. You cannot, if you show me a joyful person, wenn du mir eine freudige Person zeigst, and I'll show you a thankful person. Dann zeige ich dir damit auch eine dankbare Person. Show me a person who's unthankful, zeig mir eine Person, die undankbar ist. And I'll show you a person who never has the joy of the Lord. Und ich zeige dir eine Person, die nie die Freude am Herrn hat. Now it's one thing to have the Lord's joy when things are going good. Es ist eine Sache, die Freude des Herrn zu haben oder am Herrn zu haben, wenn Dinge gut laufen. But the challenge is when things are not going well. Aber die Herausforderung ist die, wenn die Umstände nicht gut laufen. And you have a year of disappointment. Und du hast ein Jahr voll Enttäuschung. And maybe people that you looked up to let you down. Und vielleicht Leute, zu denen du heraufgeschaut hast, die haben dich einfach so am Seil runtergelassen. Expectations that you had didn't happen. Erwartungen, die du hattest, sind nicht eingetreten. Relationship that you were in suddenly is not there. Die Beziehung, in der du drin warst, plötzlich ist sie weg. Someone that you trusted somehow betrays you. Jemand, den du vertraut hast, er verrät dich. You were healthy and then suddenly you're sick. Du warst gesund, plötzlich bist du krank. You were sick and suddenly you're healthy. Du warst krank, plötzlich bist du gesund. You got to go back to work now. Und jetzt musst du wieder arbeiten. And you're all depressed. Und du bist ganz deprimiert. Because you were collecting unemployment all those months and now you got to go back to work. Weil du konntest ja all die Monate dein Arbeitslosengeld sammeln und jetzt musst du wieder arbeiten. Thankfulness. Dankbarkeit. All of us will go through a wilderness. Wir alle gehen einmal durch Wüstenerfahrung. All of us will be tried by God. Und wir alle werden auch von Gott geprüft werden. God will do it. Gott wird dies tun. In 1. Peter 1 it says that the trying of my faith is more precious than gold. Im 1. Petrus 1 die Prüfung meines Glaubens ist kostbarer als Gold. When it is tried by fire. Und es wird geprüft, geläutet durch Feuer. And it's in these moments. Und in diesen Momenten that the only way to preserve my joy. Da ist die einzige Möglichkeit, mir meine Freude zu erhalten, is to thank God by faith. Ist Gott einfach im Glauben zu danken. Which can be the most difficult thing. Was vielleicht das Schwierigste in der Situation sein kann. To make a confession of thankfulness. Einfach ein Bekenntnis der Dankbarkeit abzulegen. I've said this many times. Und ich habe das so viele Male schon gesagt. I've experienced it many times. Und ich habe es auch oftmals selbst erfahren. The only way out of a wilderness. Die einzige Möglichkeit heraus aus der Wildnis. The wilderness of despair. Die Wildnis der Verzweiflung. The wilderness of confusion. Die Wüste der Verwirrung. The wilderness of bitterness. Die Wüste der Bitterkeit. Of loneliness. Der Einsamkeit. Of anger. Des Zorns. Of whatever, of jealousy. Oder was auch immer es ist, Eifersucht the vielleicht. Only door out. Die einzige Tür da hinaus. Is to thank God. Besteht darin, Gott zu danken. And I can guarantee you. Und das kann ich euch garantieren. The only way I can get out of a situation is to thank God for it. Die einzige Möglichkeit, aus einer Situation herauszukommen, besteht darin, Gott dafür zu danken. And until I can thank God for a situation, und bis ich nicht Gott für die Situation danken kann, I will always be a slave to it. Werde ich immer ein Sklave der Situation sein. The reason that we can thank God is because we know that He works all things to the good. Der Grund, warum wir Gott danken können, besteht darin, dass er ja alle Dinge zum Guten wirkt. I'm not happy that I have a lung disease tonight. Ich bin ja nicht glücklich darüber, dass ich jetzt eine Lungenkrankheit habe. But I thank God for it. Aber ich danke doch Gott dafür. Because I know that God will work it to the good. Weil ich weiß, dass Gott es zum Guten wirken wird. Somehow, some way. Irgendwie, auf irgendeine Weise. So this is the joy. Das ist die Freude. The joy that is set before us. Die Freude, die uns vor uns gesetzt ist. And when I can thank God for something by faith. Und wenn ich im Glauben Gott für etwas danken kann. Because I'm so convinced of God's goodness. Denn ich bin ja so überzeugt von Gottes Güte. That I can enter into thankfulness. Dass ich einfach in die Dankbarkeit eintreten kann. Even before I see the evidence of something. Selbst bevor ich dann die Sache sich erweisen sehe. Now I got a Christmas card this year. Ich habe da eine Weihnachtskarte bekommen that dieses actually, Jahr. Actually was a one of those things on the computer, you know, like a es war so pictures, you know? ein Mail, was im Computer war. And it had different beautiful shots. Und da gab es verschiedene Gedanken, die da so gegeben wurden. And it was all about being thankful. Und da ging es nur darum, dankbar zu sein. It said this, if you have food in your refrigerator, wenn du da Speise in deinem Kühlschrank hast, clothes on your back, Kleidung auf deinen Schultern, a roof over your head, ein Dach über dem Kopf, and a place to sleep, und einen Platz zum Schlafen, you are richer than 75% of the people in this world. Und dann bist du reicher als 75% der Welt. If you have money in the bank, wenn du Geld auf der Bank hast, in your wallet, in deinem Portemonnaie, and some spare change in a cup somewhere in your house, und vielleicht noch ein bisschen Kleingeld irgendwo in einem Tässchen in deinem Haus, you are among the 8% richest people in the world. Dann gehörst du zu den 8% reichsten Menschen auf der Welt. If you woke up this morning more healthy than sick, wenn du heute früh eher gesund als krank aufgewacht bist, you are blessed. You are more blessed than the 1 million people who will die this week. Dann bist du gesegneter als die 1 Million Menschen, die diese Woche wohl sterben werden. If you have never experienced the danger of battle, wenn du nie die Gefahr einer Schlacht oder eines Krieges erlebt hast, the loneliness of prison, oder die Einsamkeit des Gefängnisses, the agony of torture, der Todeskampf, der in Folter geschieht, the pangs of starvation, oder das Leid des Verhungerns, then you are more fortunate than 500 million people in this world today. Dann bist du glücklicher als eine halbe Milliarde Menschen in der Welt heutzutage. If you attend a church meeting without fear of her, without fear of harassment, wenn du einen Gottesdienst besuchst, ohne davor Angst zu haben, verfolgt zu werden, fear, ohne Furcht, torture or death, Qualen oder Tod erleiden zu müssen, you are more blessed than 3 billion people in this world. Dann bist du mehr gesegnet als 3 Milliarden Menschen in der Welt. And if you have parents who are alive, wenn du Eltern hast, die noch leben, you are very rare, dann gehörst du zu sehr wenigen. Even if you're in the United States. Und selbst dann, wenn du in den Vereinigten Staaten wohnst. And if you hold up your head with a smile on your face. Und wenn du dein Haupt erhoben halten kannst mit einem Lächeln auf den Lippen. And are truly thankful. Und wenn du wirklich dankbar bist. You are blessed. Dann bist du gesegnet. Because the majority that can. Denn die Mehrheit derer, die das eigentlich könnten, do not. Tun es nicht. There's so much to be thankful for tonight. Da gibt es so viele Dinge, für die man dankbar sein kann. Unthankfulness, I forgot who said it. I think it was William Shakespeare. He said the most horrible thing. Ich glaube, es war William Shakespeare, der gesagt hat, ist das Schrecklichste. That anyone can ever experience. Was je jemand erleben kann. Is not jealousy or hatred. Das Schrecklichste ist nicht Eifersucht oder Hass. But it's a person who's unthankful. Es ist vielmehr eine Person, die undankbar ist. So, I just want to thank God tonight. Ich möchte einfach heute Abend Gott danken. For all he's done for us. Für all das, was er für uns getan hat. We're going to have a slideshow right after the right after 12 o'clock. Wir werden eine Diashow haben direkt nach 12 Uhr. Everything that God did this year in 2005. Einfach zeigen all das, was Gott in diesem Jahr in 2005 für uns gemacht hat. And yeah, that's it. Und das sind die Gedanken, die ich habe. Thankfulness. Dankbarkeit. I was thinking of this verse in Romans 5 the other day. Ich habe da an einen Vers gedacht in Römer 5. Think of this. Denk mal drüber nach. It says, "We rejoice in tribulation." Wir erfreuen uns selbst in Trübsal. Do you know what tribulation is? Wisst ihr, was da Trübsal ist? It's a situation. Es ist eine Situation. That is beyond your capacity. Die jenseits deiner Kapazität, deines Vermögens liegt. Now, how could the Bible say we rejoice in tribulation? Wie kann die Bibel sagen, wir erfreuen uns in der Trübsal? How many people here tonight rejoice in tribulation? Wie viele Leute hier freuen sich in der Trübsal? I don't. I hate tribulation. Ich hasse das. Can't stand it. Ich nicht. Ich kann es gar nicht leiden. Ugh. Situations that just crush you. Situationen, die dich einfach zerdrücken. Situations that just make you sad. Situationen, die dich einfach traurig machen. And yet the Apostle Paul says, we rejoice in it. Und doch sagt der Apostel Paulus, wir erfreuen uns doch darin. Because we know. Denn wir wissen. That it produces something. Dass es etwas hervorbringt in uns. And this is how we can be thankful in these kind of situations. Und dadurch können wir dankbar sein in dieser Art von Situationen. I'm not happy for the situation. I'm not happy about the sickness. Ich bin da nicht glücklich für die Situation oder wegen der Krankheit. If I could get rid of it tomorrow, I'd be so happy. Wenn ich die morgen loswerden könnte, ich wäre so froh drüber. But I can rejoice in it. Aber ich kann doch darin Freude haben. Only to the degree that I believe that God is good. Aber nur zu dem Maße, wie ich glaube, dass Gott gut ist. Because I know that God is working something. Denn ich weiß ja, dass Gott etwas wirkt. And this is the key. Und das ist der Schlüssel. Being a thankful person. Eine dankbare Person zu sein. Thankfulness, it says in 1 Thessalonians, rejoice evermore. Im 1. Thessalonicher heißt es, freu dich umso mehr. And then it says, in everything give thanks. Und in allen gib Dank. For this is the will of God. Denn das ist der Wille Gottes. I don't know what time it is right now. I have my clock right here. This is a radio clock, so I can. Also wir haben hier eine Funkuhr. I can bring us right into the second here. Da können wir das genau machen, dass wir da auch in das zweite Jahr kommen. Nicht herkommen. We have 5 minutes. Wir haben noch 5 Minuten. Let's pray for a moment and just thank the Lord. Lass uns einfach beten für einen Moment und Gott danken. Father in heaven. Vater im Himmel. I just think about all those who came to know you this year in our church. Ich möchte einfach an all die denken, die dieses Jahr dich kennengelernt haben hier in der Gemeinde. Think about Lise Marie. Ich möchte denken an die Lise Marie. Theresa. Die Kathi. Different ones, Lord. Verschiedene einfach. Think of the different people who have joined our fellowship this year. Ich möchte denken an die verschiedenen Leute, die unserer Gemeinde hinzugefügt wurden. We think of this building that you gave us. Wir denken an das Gebäude, was du uns geschenkt hast. For all those who sacrifice so much to raise the money. Wir danken für all die, die es so geopfert haben, um das Geld zusammenzutragen. For the down payment. Damit wir die Anzahlung leisten können. Father, we're thankful today. Vater, wir sind dankbar heute. We're thankful that we have another year to serve you. Wir sind dankbar dafür, dass wir ein weiteres Jahr haben, wo wir dir dienen können. We're so thankful for our teenagers tonight. Wir sind so dankbar für die Jugend. How much they love each other. Wie sie einander lieben. For the youth room, for the youth ministry team. Wir sind auch dankbar für das Team der Jugendarbeit. Thank you for the Sunday school. Danke für die Sonntagsschule. And Georgie and all the people who help him. Und Georgie und all die, die ihm helfen. And all those people in our church that work at the book table and the buffet and. All die Leute, die in einem Dienst irgendwo tätig sind, am Büchertisch oder am Buffet. And the cassettes. Kassettendienst. Secretaries, Lord. And Sekretariat. And all those that work out in the world. Oder auch die, die einfach in der Welt arbeiten. Where dog eat dog. Wo ein Hund dem anderen verschlingt. Yeah. Father, we're thankful today. Vater, wir sind so dankbar. For keeping us this year. Dass du uns bewahrst. And Lord, tonight there are people in prisons around the world. Und Vater, heute Abend, da sind Menschen in Gefängnissen. There's brothers and sisters in Indonesia. Da gibt es Brüder und Schwestern, die sind in Indonesien. In a prison tonight. Und sie befinden sich im Gefängnis. In China. In China. South America. Südamerika. In Africa. In Afrika. In Russia. In Russland. Father, there's people in prison here in Austria tonight. Und es gibt Menschen hier in Österreich im Gefängnis. Some of them are our brothers and sisters now. Einige von uns sind schon unsere Geschwister. We pray for them. Wir bitten für sie. For those who will die in hospitals tonight, Lord. Wir bitten für die Menschen, die vielleicht heute Nacht noch in Spitälern sterben werden. Here in Austria. Hier in Österreich. Right here in Vienna. Direkt hier in Wien. For those who will have car accidents tonight. Für die, die vielleicht Unfälle haben werden. Because they drank too much. Vielleicht, weil sie zu viel getrunken haben. Father, we pray for them. Vater, wir bitten dich für sie. For their families, Lord. Für ihre Familien. Lord Jesus. Herr Jesus. One of these days you will return. Eines dieser Tage wirst du wiederkehren. We want to be ready. Und wir wollen bereit sein. Thank you, Lord, for all you've done this year. Danke für all das, was du getan hast dieses Jahr. Let's stand for a moment. Lass uns aufstehen für einen Moment. Just close our eyes before the Lord. Schließ die Augen vor dem Herrn. In this last minute, let's just pray for somebody. In diesen letzten Minuten, lass uns für jemanden beten. Just lift your hand to the Lord and. Erheb die Hand zum Herrn. Just lift someone up to the Lord. Erheb jemanden zum Herrn. Symbolically. Symbolisch. Say, Lord, I pray for this person. Und sag, ich bete für diese Person. That they would make it, Lord. Dass sie es schaffen würden. You would reach into their lives and touch them, Lord. Dass du in ihr Leben hineinreichst. We thank you, Father. Wir danken dir, Herr. Well, in these last 20 seconds now. Letzten 20 Sekunden. Shall we count down? Sollen wir die niederzählen? Here it goes. I'll start at 10. Ready? Wir beginnen gleich mit 10. Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Well, congratulations. Also alles Gute zum Happy neuen Jahr. Frohes neues Jahr.